Subhanallah, Achim, wir sind jetzt sehr lange unterwegs, Alhamdulillah, auf der Autobahn. Und inshallah ta'ala, erfrische mal mein Iman, inshallah, mit ein oder zwei Geschichten. Kram mal was aus deiner Ellenbox raus, inshallah. Yalla, bitte. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, ahabbati lillah. Inshallah, wie wir alle wissen, Allah subhanahu wa ta'ala verbindet diese Art Da'wah, Allah verbindet die Geschichten im Koran, die Menschheit zu ermahnen. Und wenn Allah azza wa jal etwas verwendet und benutzt für die Da'wah, dann müssen wir es auch verwenden. Warum? Weil das ist dann die beste Art der Da'wah. Das ist die beste Art, wie man die Herzen erreicht. Wenn Allah es gemacht hat, dann müssen wir es nachmachen, inshallah Rabbil Alameen. Und Allah erwähnt sogar Surat Al-Qasas. Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie im Koran. Und wir haben oft im Koran gelesen, mashallah, und wir sehen, wie Allah uns benachrichtigt, subhanahu wa ta'ala, durch diese Wahi, Offenbarung, über die vergangenen Völker, was mit ihnen passiert. Ich werde versuchen, inshallah Rabbil Alameen, mit dieser Methode, mit dieser Art auch ein, zwei, drei Geschichten inshallah zu erwähnen. Und jede Geschichte hat eine Lehre in sich. Aber diese Lehre, liebe Geschwister, überlasse ich euch, wie ihr sie herausfindet. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Die erste Geschichte, es geht hier um einen Tabi'i, sein Name war Fudayl ibn Iyadh, rahimahullah. Dieser Fudayl ibn Iyadh war ein Straßenräuber. Dieser Mann war sehr stark. Er allein konnte die Karawanen überwältigen. Damals, wenn die Mütter, subhanallah, gesehen haben, dass ihre Kinder sich nicht gut genommen haben, sie haben denen gesagt, entweder bleibt ihr ruhig oder wir bringen euch zum Fudayl ibn Iyadh. Und dadurch sind die Kinder friedlich geworden. Das heißt, man hat diesen Mann gefürchtet. Bis Allah eines Tages diesen Mann recht gerettet hat. Bis dieser Mann dann bekannt war als Abid al-Haramain. Der Diener der beiden Haram, das heißt Mekka und Medina. Dort war dieser Mann bekannt als Imam. Und schon einmal sagen, 6 Monate in Medina und 6 Monate in Mekka. Und er war bekannt mit seiner Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Einer seiner besten Sprüche, die bekannt waren, er sagte, es gibt kein besseres Geschenk, welches ein Muslim seinen Geschwister schenkt, wie eine Ermahnung oder eine Geschichte, mit der er subhanallah seine Geschwister ermahnt, welche von der sie einen Nutzen ziehen können. Oder ein weises Wort, mit der ihr Herzen belebt. Und das ist meine Absicht, inshallah, mit dieser Geschichte. Al-Fudayl ibn Iyadh, rahimahullah, war eines Tages unterwegs und traf ein 60-jähriger Mann. Die haben sich begrüßt, alhamdulillah, mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Mann, alhamdulillah, erwiderte den Gruß. Al-Fudayl ibn Iyadh, rahimahullah, fragte den alten Mann. O alter Mann, wie alt bist du? Der Mann sagte, 60 Jahre alt. Al-Fudayl ibn Iyadh war bekannt, dass er die Leute immer ermahnt hat. Daraufhin sagte Al-Fudayl ibn Iyadh, rahimahullah, sagte, MashaAllah, du befindest dich seit 60 Jahren auf einer Reise zu Allah und bald kommst du an, inshaAllah. Was meint er mit Al-Fudayl ibn Iyadh? Das heißt, du bist 60 Jahre unterwegs zu Allah. Bald wirst du sterben. Was hat der Mann dann gesagt? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Diese Dua macht man dann. Wenn einen von uns ein Unglück trifft, machen wir diese Dua. So hat Allah uns gelehrt, subhanahu wa ta'ala. Und genauso hat uns Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auch gelehrt, wenn einer von uns von einem Unglück betroffen wird, so muss er diese Dua machen. Und die Geschichte von Umm Salama, radiallahu anha, die es berichtet, sagte, sie hat ihren Mann verloren. Sie hat ihren Mann Abu Salama verloren. Das war ein besonderer Sahabi. dann ging sie zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der ihr dann diesen Dua empfohlen hat. Sie soll sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi wa khlifni khayran minha. Und das sollen meine Geschwister, die geprüft werden, sich daran halten. Sehr häufig diesen Dua machen. Und Allah azza wa jalla wird euch dafür belohnen, insha'Allah, für euren Unglück, für eure Prüfung, für eure Geduld, insha'Allah. Und Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala wird euch beidnillah laut die Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, jeder, der von einem Unglück betroffen wird, das heißt, ob du deine Frau verloren hast, ob du deinen Ehemann verloren hast, ob du deine Kinder verloren hast, ob du deinen Job verloren hast, egal was du verloren hast, du machst diesen Dua, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayran minha. Rasulullah sallam sagt, mit Sicherheit, mit Garantie sagt Rasulullah sallam, Allah wird denjenigen etwas ersetzen, das ersetzen, was er verloren hat, sogar mit etwas, und besser ist als das, was er verloren hat. Das ist diese Gewissheit, die wir Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben müssen, wenn wir geprüft werden von Allah azza wa jalla. Aber das ist jetzt gar nicht unser Thema, inshaAllah. Wir kehren zurück zu Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Als der Mann das gehört hat von Al-Fudayl ibn Iyad, er sagte, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Er hat Angst bekommen, weil Al-Fudayl ibn Iyad meint, du wirst bald sterben. Und warum hat das Al-Fudayl ibn Iyad gesagt? Woher soll er wissen, dass der Mann bald stirbt? Niemand kennt das verborgen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der Hadith, Abu Hurairah radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين قليل من يتجاوز ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم Das Alter meiner Umma liegt zwischen 60 und 70 und wenige werden diesem Alter überschreiten. So sagte das Muhammad صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. Der Mann hat begriffen, er sagte, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Weil der Tod, liebe Geschwister, ist das größte Unglück, welcher jeden von uns überfallen wird. Wann? Weiß nur Allah azza wa jalla. Und es kann jetzt passieren. Es kann jetzt passieren, liebe Geschwister. Jetzt können wir uns von dieser Dunya verabschieden. Denn unser Leben liegt in Allahs Hand, subhanahu azza wa jalla. Und deshalb muss jeder Mu'min, wie Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, gesagt hat, sagt der Mu'min im Dunya, der Mu'min im Dunya, seine Aufgabe, sein Ziel ist, sein Proviant vorzubereiten für den Tod, bevor der Tod ihn überrascht. Was ist das Proviant, liebe Geschwister? Unsere gute Tat, unser Amal, unser Iman, unsere Überzeugung, unser Glauben, unsere Gebete, unsere Fasten, unsere Aqidah, die rein sein muss, gemäß Koran und Sunnah, liebe Geschwister. Dieser Mann war geschockt. Als dann dieser Mann dieses Wort gesagt hat, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, da hat auch Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, etwas zu diesem Mann gesagt. Sagt der alte Mann, weißt du, was du gerade da sagst? Du sagst, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Viele von uns sagen diese Worte, liebe Geschwister, aber sie denken darüber gar nicht nach. Sie versuchen es nicht zu verstehen. Und wenn wir es verstehen, nur oberflächlich. Warum sage ich oberflächlich? Wallahi al-Azim, wenn unsere Verhalten, wir gegenüber Allah azza wa jal, ist nicht in Ordnung. Wir klagen von Allah tagtäglich, wal-Iyadu billah. Das ist vergleichbar, wenn du sagst, inna lillah, wir gehören Allah. Du gibst zu und du bezeugst, dass du Allah allein gehörst, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du bist sein Besitz. Und wenn Allah dich besitzt, azza wa jalla, er kann mit dir machen, was er will. Und damit musst du zufrieden sein, weil du sein Besitz ist, subhanahu azza wa jalla. Das ist vergleichbar mit jemandem, der ein Grundstück hat. Und dieses Grund ist sein Besitz. Er möchte eine Moschee in dieser Sache auf dieser Erde bauen. Jemand kommt, mischt sich ein, von außen sagt, nein, bin ich nicht. Aber das ist mein Besitz, ich mache in meinem Besitz, was ich will, nicht was du willst. Genauso damit sage ich, wenn Allah uns prüft, azza wa jalla, dürfen wir nicht klagen, das ist sein Besitz, er macht mit seinem Besitz, was er will. Und das gibst du selber zu. Ich gehöre Allah. Also sei zufrieden mit dem, was Allah mit dir macht, Azza wa Jal. Du musst mit Allah zufrieden sein. Alle Lagen, liebe Geschwister, du darfst niemals von Allah klagen, subhanahu Azza wa Jal. Denn alles, was dir zustoßt, ist Khair. Das ist der Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Alles, was dem Mu'min zustoßt, ist Khair für ihn. Ist gut für ihn. Wenn ihm eine Prüfung zustoßt, ein Unglück zustoßt, etwas Schlechtes, oder er trägt es mit, sagt er, das ist gut für ihn. Seine Sünden werden gedeckt. Deine Hasanat vermehren sich. Wenn du das Jahr im Qiyam ohne Abrechnung deinen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und noch dazu, Allah erhöht deine Position bei sich Azza wa Jalla im Jannah. La ilaha illallah. Und wisse, achi, Allah prüft die Umma. Wie Rasulullah s.a.w. Iza habba Allahu abdan ibtala. Wenn Allah jemand liebt, Allah Azza wa Jalla prüft ihn. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft, dann wisse, dass es ein gutes Zeichen ist, beten Allah Jalla wa Ala. Und er sagt, wenn ihm etwas Gutes zustoßt und er ist dankbar, es ist auch gut für ihn und dies ist nur für denjenigen, der Iman hat, nur für den Mu'min. Denn wenn du sagst, du bist ein Mu'min, dann musst du dich so verhalten. In schweren Zeiten bin ich geduldig und in guten Zeiten bin ich dankbar. Allah gegenüber subhanahu wa azza wa jalla und die Gaben Allahs und uns selber azza wa jalla. Wallah, ja, ein einziges Auge. Du kannst dich niemals dafür bedanken, dein Leben lang. Dein Leben lang kannst du dich nicht dafür bei Allah bedanken, subhanahu wa azza wa jalla. La ilaha illallah. Also du sagst, du gehörst Allah, dann musst du dich ergeben. Denn du bist sein Besitz. Und Allah macht in seinem Besitz, was er will, azza wa jalla. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, saß. Wir müssen zufrieden mit Allah sein, liebe Geschwister. Wir dürfen nicht glauben von Allah subhanahu wa azza wa jalla. Ein Mann kam zu Hasan al-Basri und sagte, ja, Abu Sa'id. Sagt er, wie weiß ich, dass ich mit Allah zufrieden bin? Sagt er, wenn du dich über den Unglück freust, über die Prüfung freust, wie du dich über die guten Zeiten und die Gabe freust, die Allah dir gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Erst dann sind wir mit Allah zufrieden. Und wenn wir mit Allah zufrieden sind, was heißt das? Mit dem, was er mit uns tut, was passiert dann? Dann wird Allah mit uns zufrieden, liebe Geschwister. Erzürnen wir, wenn Allah uns prüft. Was passiert dann? Dann erzürnt Allah Azza wa Jal. Dann sind wir verloren, al-iyadu billah. Also sag, wenn du sagst, wir gehören Allah, dann verhalte dich auch gemäß, was du sagst. Und weich nicht ab. Dann kommt das wichtigste Teil, wie in Allah Jalla wa Ala. Wa inna ilayhi raji'un. Wir sagen das sehr oft, aber uns ist nicht klar, was wir da sagen, liebe Geschwister. Leider ist unser Herzen sehr häufig abwesend, während wir Koran lesen und Hadithe lesen und Dua, mashallah, machen. Allah akzeptiert kein Bittgebet, liebe Geschwister, von jemandem, dessen Herz während des Bittgebets abgelenkt ist. Während dein Herz woanders schwebt, während du mit Allah sprichst. Das Bittgebet ist ein vertrauliches Gespräch zwischen dir und Allah. Ist ein vertrauliches Gespräch zwischen dir und Allah. Und während du diesen Gespräch führst, dein Herz ist woanders. Wie soll Allah deine Bitte erhören? Das geht nicht, liebe Geschwister. Wir geben zu, dass wir sagen, und wir kehren zu Allah zurück. Das geben wir auch zu. Hört euch an, was Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, darauf gesagt hat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Fudayl ibn Iyad sagt, alter Mann, weißt du, was du da gerade sagst? Sagt, derjenige, der weiß, dass er zu Allah zurückkehren wird, er muss auch wissen, dass er vor Allah stehen wird. Und wenn er weiß, dass er vor Allah stehen wird, er muss auch wissen, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn er weiß, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, er muss auch wissen, dass er gefragt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er weiß, dass er gefragt wird, er muss für jede Frage eine Antwort haben, yawm al-qiyam. La ilaha illallah. Jetzt, ich frage jeden von uns allen, wer von uns hat eine Antwort für alles, yawm al-qiyam? Denn wallahi al-azim, wir begehen so viele Sünden, die in unseren Augen harmlos sind. Wir verharmlosen diese Sünden, al-iyadu billah, aber die sind bei Allah gewaltig. Die sind bei Allah gewaltig, aber es sind so viele Sünden, die wir vergessen haben. Yawm al-Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala uns erinnern. Allah sagt, wa inna lahu dhikra. Das heißt, der Mensch, yawm al-Qiyamah, er wird sich an alles erinnern. Yawm al-Qiyamah wird deine Hand sprechen. Wenn dein Mund lügt, bist dein Mund, du darfst nicht mehr reden, la ilaha illallah. Und deine eigenen Glieder werden Aussagen gegen dich machen, la ilaha illallah. Deine Glieder, mit denen du die Sünden begangen hast, die werden gegen dich aussagen vor Allah subhanahu wa ta'ala. So denn Allah erlebt, zu sprechen, subhanahu azza wa jalla. Und du fängst an, bis zu streiten mit deinen eigenen Gliedern. Du sagst, wegen euch komme ich in Jahannam. Euretwegen habe ich alles getan. Ich habe gesündigt, meine Hand entwegen, mein Fuß entwegen, mein Schauer entwegen. Aber Yawm al-Qiyamah, ihr seid Feinde. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Zayd ibn Abd al-Wahid sagt, bei Allah, bevor ich ein Wort aus meinem Mund lasse, bevor ich mit irgendeinem Wort spreche oder rede, überlege ich erstmal die Antwort für das, was ich sage. Bevor ich handle, überlege ich erstmal die Antwort für diese Tat, Yawm al-Qiyamah. Weil für jegliche Tat werden wir gefragt, nimmer wa kaifa, warum, weshalb, was ist dein Grund, was hat dich dazu bewegt, diese Tat zu verrichten und wie hast du diese Tat verrichtet? Wir werden nach Koran und Sunnah gefragt, wir werden nach Aufrichtigkeit gefragt, liebe Geschwister, wir werden nach unserer Jugend gefragt, wir werden nach unserem Alter gefragt, werden nach unserem Leben gefragt, wir werden nach unseren Geldern gefragt, nach unserem Besitz gefragt, woher haben wir es verdient? Und Zeichen von Yawm al-Qiyamah ist, dass die Muslimin, leider wal-Iyadu billah, egal wo das Geld herkommt, Hauptsache sie gewinnen das Geld, ob halal oder haram, interessiert sie nicht mehr. Wir werden danach gefragt. Wir werden sogar nach unserem Ilm gefragt. Nach unserem Wissen werden wir gefragt, was wir damit getan haben. Wie viele von uns haben Wissen und die sitzen zu Hause rum und die behalten das Wissen für sich. Und subhanallah al-Azim, sie verhindern das Gute, wal-Iyadu billah, dass es sich verbreitet. Denn der Ilm ist nicht dafür da, um es im Kopf zu behalten, sondern es im Tag umzusetzen und es zu verkünden, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aber viele sagen, ich sündige, deswegen mache ich kein Da'wah in Allah. Und das ist eine falsche Einstellung, liebe Geschwister. Wie ein Sheikh sagt, Sheikh Nabi al-Awwa, der hat wunderschöne Worte gesagt. Sag, ja Abdullah, sag nicht, wegen Sünden mache ich keine Da'wah in Allah. Sag, denn eine Ungehorsamkeit, die du begehst, ist eine einzige Sünde. Aber das Unterlassen der Da'wah ist eine weitere Sünde. Also lieber eine Sünde anstatt zwei. Das heißt, mach Da'wah ila Allah trotz deinen Sünden. Und auch wenn du ein Ayah hast, ein Hadith kennst, verkünde diese Ayah, verkünde diesen Hadith. Warum? Weil Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, alaihi salatu wa salam, uns befohlen hat. Sag, billighu anni wa lau Ayah. Billighu anni wa lau Ayah. Verkündet über mich. Auch wenn es nur ein einziger Vers ist, ein einziger Hadith oder eine einzige Geschichte, die wir kennen. Heißt nicht, weil du wenig wissen hast, dass du nicht verkünden darfst. Sondern die Ummah braucht jeden Da'i. Jeden, der Wissen hat, liebe Geschwister. Und nach unserem Ilm werden wir Yawm al-Qiyamah gefragt. Was haben wir mit diesem Ilm getan? Wenn jeder, der Ilm hat, muss das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Wal-Iyadu billah. Besonders in heutigen Tagen. In heutigen Tagen, in heutigen Zeit, das Schlechte hat sich verbreitet, liebe Geschwister. Deshalb, meine Geschwister, rechnet mit euch selber ab. Wie Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, gesagt hat, rechnet mit euch selber ab. Und das wird euch die Abrechnung, Yawm al-Qiyamah, bei Allah subhanahu wa ta'ala erleichtern. Einer von den Salaf hat gesagt, subhanallah, keiner von uns wird Taqwa erreichen, wird Taqwa erlangen und Taqwa bekommen, erst wenn er mit sich selber so abrechnet, wie ein geiziger Geschäftsmann abrechnet mit seinem Partner. Ihr wisst, diese geizigen Menschen, die rechnen wegen jedem Cent, wegen jedem Pfennig, jeden Cent. So hart rechnen sie mit ihrem Partner ab. Sag, du musst auch mit deinem Nefs so abrechnen, so hart abrechnen. Erst dann erlangst du Taqwa. Hasan al-Basri sagt, rahimahullah, wir unterlassen sogar den Halal, aus Angst im Haram zu fallen. So haben sie mit sich selber abgerechnet, subhanallah al-Azim. Manche, subhanallah, haben gesessen die ganze Nacht wach geblieben und dachten nach über eine einzige Ayah und rechnen mit sich selber ab. Und denken über Yawm al-Qiyamah und rechnen mit sich selber ab. Was sollen wir denn sagen, liebe Geschwister, Yawm al-Qiyamah? Sind wir bereit? Haben wir eine Antwort für alles? Oder haben wir nicht? Wenn nicht, dann müssen wir sofort Tauba ila Allah machen. Sofort zurückkehren zu Allah. Aufrichtige Taube, indem wir zurückkehren zu Allah, weinen um unsere Sünden und uns vorbereiten für das Treffen mit Allah Azza wa Jal. Und liebe Geschwister, seid euch sicher, der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen. Der Tag steht fest. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt gar keinen Ausweg, außer die Rückkehr zu Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik.